Tom Wolf. Schwefelgelb. Mörderische Kälte. Man wollte den Sieger mit zünftigem Aplomb empfangen. Im August war der König in Sachsen einmarschiert. Die Städte hatten schnell kapituliert. Im September war Dresden genommen. Im Oktober vermeldeten die Gazetten: Sieg bei Lobositz! Sieg bei Lobositz! Sieg bei Lobositz! Jetzt war Januar- und Karnevalssaison und der König wurde in Berlin erwartet, der preußischen Hauptstadt. Die versank gerade im Schnee. Einen so kalten 4. Januar wie den in diesem Jahr 1757 hatte es noch nicht gegeben. Die Berliner Gewerke waren an diesem Abend angetreten, den König einzuholen und in die Stadt zu geleiten. Die Fleischerzunft in Kürass oder Harnisch und Pferde führte den Ehrenzug an. Man setzte sich in Marsch. Die Kutsche des Königs, flankiert von Leibgardereiterei, kam heran durch den stiebenden Schnee, überholte den Festzug und fuhr vorbei. Die Zunftbrüder fluchten herzhaft, die Bürger aber lachten. Berlin hatte seinen gefürchteten Schlachtenlenker wieder. Der Torwächter Wollank wollte eben den Ausnahmezustand vor dem Schlesischen Tor beenden. Sperrstunde! Alle Bürger hatten ins Gehege der Stadt zurückzukehren. Blockziel ist! Wachtmeister! Komm her mal hierher! Jawohl. Das ist doch kalt im Schnee. Der Mann ist tot. Das ist doch Hamann? Ist das Hamann? Das ist Josef Israel Hamann, der königliche Münzentrepreneur. Nun bewege er sich, Wollank. Jawohl. Der König hatte Empfang und Feier zu seinen Ehren mehr über sich ergehen lassen, denn Genossen, was wussten sie denn schon vom Krieg? Nun saß er endlich in seiner geliebten Bibliothek. Herschel, sein Hofjuwelier, hatte ihm eine Tabatiere geschickt, eine brillant besetzte kleine Dose mit dem Bildnis des Königs darauf. Eine Tabatiere-Porträt. Herrsche. Er weiß, was seinen König erfreut. Er erforschte den Mechanismus der kleinen Wunderdose. Oh, excellent. Und fand sie zu seinem Entzücken mit bestem spanischen Spaniol gefüllt. Oh, die Sinnlichkeit verdient es wohl, dass wir sie täglich ein paar Augenblicke schenken. Ah. Hallo. Sire, im schlesischen Busch vor der Akzisemauer liegt ein toter Mann. Mhm. Laut Aussage des von Puttkammer, der ihn gefunden, ist es der Hofjude Josef Israel Hamann. No. Es sieht aus, als habe er sich an der Jubelfeier zu eurem Empfang ergötzt und dabei einen gewaltsamen Tod erlitten. Mein Krückstock! Sire. C'est mon Dieu, c'est... C'est trop... Sire? Horriblement! Brandbein, rasch, rasch! Die wollen mir! Mir an den Kragen! Oder Kaffee, Pfeffer, Senf, immer! Diese Kanaillen! Die preußische Hauptstadt verströmt jetzt im Winter einen ganz extraordinären Märchenzauber. Aber der Schnee bedeckt nur gnädig die allerärgste Pauvreté, ruinöse Häuser, stinkende Misthaufen, auf den Märkten Diebe, Hehle und Halsabschneider. Die Bürger müssen Hungerpfoten saugen. Einzig die Friedrichstadt, der Hauptwohnort der französischen Refugee, ist ein sauberer und wohl auch der fleißigste Teil Berlins. Alle tüchtigen Leute kommen aus dem Ausland. Ja. Oh. Bonsoir, Monsieur. C'est moi. Haben der Herr Oberfrostassessor ein kleines Viertelstündchen Zeit? Es handelt sich um eine Affäre der allerhöchsten Determination. Ries, du Spinner, komm rein. Danke, Herr Gebelsen, danke. Oh, das ist gut. Was für luxuriöse Temperatur. Der Artikel sollte heute fertig werden. Ah, für die gelehrten Neuigkeiten. Frankfurt. Mhm. Die allerärgste Pauvreté, Diebehehler, Halsabschneider. Ja. Er malt die Hauptstadt des wachsenden Königreichs in den düstersten Tönen, obwohl er selber darin wohnt. Verfech, Herr Oberhofmeister. Ries, er macht sich. Wenn er sich den Bart scherte und besser kleidete, ging er glatt für einen Christen durch. Ah, Dank. Ergebensten Dank, mein Präzeptor. Aber nun, halt dich fest. Man sagt, dass dein Brotgeber, der Halsabschneider Hammann, hat beim Fest für den König in den Schnee gebissen. Wie? Na ja. Die einen wissen, dass er ist erfroren, weil er einschlief im Schnee. Die anderen wissen, er habe gehabt ein ellenlanges Messer im Rücken. Ein Messer? Ein Messer, wenn ich dir sage, ein Messer. Aber alle werden wissen, die Jiden waren's. Er ist ermordet? Was redest du da? Na, ermordet? Na ja. Ich hab spekuliert ein bisschen. Ries, du bist ein Spinner. Na. Ich gehe jetzt zu Hammann und du kommst mit. Monsieur, seid ihr mit den Kapaunen endlich soweit? Wir müssen ins Konfidenztafelzimmer. Oui, j'arrive. Langustier, der zweite Hofküchenmeister seiner Majestät, schreckte auf und ermahnte sich zur Aufmerksamkeit. Wegen eines Standardgerichtes, wie es Kapaune waren, die Reputation zu verlieren, wäre ärgerlich. Nach 16 tadelsfreien Dienstjahren. Aber diese seltsame Leichengeschichte gestern Abend, warum rief ihn der König nicht zu sich wie sonst in solchen Fällen? Hatte er nicht mehrfach königliche Sonderaufträge qualifiziert erledigt, wo die preußische Polizei im Dunkeln tappte? Mais oui. C'est ça. Monsieur Langustier. Bonjour. Monsieur le pathologiste. Das nenne ich eine Überraschung. Seit ich euch kenne, wünschte ich, doch mehr von der Medizin zu verstehen. Das sind... Soldatenaugen. Ja. Ja. Sachsen ist vraiment ein Schlaraffenland. Mhm. Und unser Frederikus, der findet natürlich Gefallen an diesem Überfluss. Johann Theodor Eller, Direktor der Charité, Pathologe und vormals königlicher Leibarzt, legte das Seziermesser aus der Hand. Ihr meint, nehme ich an, die sächsische Küche. Hm? Schnecken und Lerchen, Kapaune, Poularden und den göttlichen Schneppendreck. Oh, oui, naturellement. Dieser Mann ist ein Phänomen. Das wisst ihr doch. Nehmt allein die täglichen Gewürzorgien. Pfeffer, Knoblauch, Ingwer, Muskat. Den Cent vom Meer hätte ich im Café nicht gerechnet. Ah, je sais. Je sais. Oh. Aber ob Sie der Richtige sind für Ratschläge zur Mäßigung? Justement gestern hatte er eine schwere Kolik gehabt, hörte ich, als er von Amans Tod erfuhr. Der Jude hatte, so sagte man, Geschäfte mit ihm? Man überbrachte mir nebst Leiche den ausdrücklichen Befehl, mit keiner Menschenseele über den Toten zu sprechen. Der Polizeipräfekt von Becker persönlich, mit einem halben Wachbataillon. Auf die alten Zeiten, Langustier. À votre santé. Aber eure Arbeit für den König habe ich stets mit Bewunderung verfolgt. Und daher werde ich euch Auskunft geben. Eure Neugier ist ja sozusagen von staatserhaltender Art. Ja, ihr müsst doch irgendwo sein. Ein Deutsch. Arabisch? Wir fanden ihn keineswegs, wie ihr euch denken könnt, in der Manteltasche des Toten, sondern in seinem Rücken. Zum Glück hatten weder Puttkammer noch Wollank Hutzpe genug, ihn anzurühren. den Toten. Aber er war doch schon tot, oder nicht? Er lag auf dem Rücken, sagten Sie. Auf dem Rücken, als man ihn fand. Und von Blutspuren ist nichts verlautet? Könnte er nicht auch erfroren sein? Des Königs Eintreffen war von so gravierender Art, dass das Stechen offenbar unbeachtet hat vonstatten gehen können. Ja. Die Flasche, die Waffe verschloss den Stechkanal so gut, dass keine größeren Mengen Blutes haben herausdringen können. Oh, selbst wenn man ihn transportiert, naja. Wie lange war er tot, als man ihn fand? Er gebracht abends, 22:30. Gefunden, 22:50. Etwa. Aber ob er da schon steif war? Sicher? Sicher ist nur, dass er Dienstagabend zwischen 7:30 ja, infolge des Stichs gestorben ist. Ja. Ja. Mit einer Leiche kann ich euch nicht... weil der Korpus gleich nach meiner Amtshandlung vom jüdischen Totengräber, der wird ihn jetzt wohl auch schon einen Tag nach dem Tod und nur in ein Leinentuch. Richtig. Bei der Kälte. Tja, das habe mein Bestes getan, werter Herr Küchenmonsieur, diesem Toten sein Geheimnis. Allein es war vergebens. Langustier dankte und ging. Einen Zettel hatte ihm Ella noch gereicht, gefunden in der Tasche des Toten. D1750 ist gleich B1757, stand darauf. Aber also auch der tote Hamann, ein bekannter Mann, wird von einer ganzen Gesellschaft nicht bemerkt, die sich wenige Meter entfernt von ihm amüsiert. Das ist kurieux, aber warum ist alles so diskret? Was war denn dran an dem Juden? In der Roßstraße wohnte seine Tochter Marie von Behren. Sie führte ein beachtetes Delikatessengeschäft. Und wann immer es seine Zeit erlaubte, schaute Langustier dort vorbei. Adrian ist mit den Kindern. Nach Groß Behren. Zum Schlittenfahren und auf dem Gut nach dem Rechten sehen. Gleich wird es besser, Herr Vater. Merci. Der frisch gebackene Generalmajor. Ja. Hat er viel erzählt von den preußischen Attacken in Sachsen? Nein, fast nichts. Man hat aber so allerhand gehört über euren Einzug in Dresden. Ah bon? Nun, seine Majestät zogen als Soldat in Dresden ein, nicht als König. In der abgewetzten blauen Uniform, flatterndes Cape, verblichener Dreispitz. Aber tout de même das Band des polnischen Weißen Adlerordens an der Brust. Ja, die Sachsen hatten sicher Pomp erwartet. Sie kannten ja nur ihren dicken August. Ja, wir fanden dann sehr schnell das Geheimarchiv und die Beweise, die er gesucht hatte. Angriffspläne der österreichisch-russisch-französischen sächsischen Koalition gegen Preußen. Ja. Langustier blieb karg in seiner Beschreibung. Über die Orgie im Brüschen Palais konnte und wollte er nicht sprechen. Der König hatte dort eigenhändig gewütet und alles zerstört, was ihn an den verhassten Emporkömmling Brühl erinnerte. Venezianische Spiegel, chinesische Vasen, Kronleuchter aus Murano. Sag Marie. Hattest du je mit dem Hofjuden Amann zu tun? Ja. Also, die Familie zählt zu meinen besten Kunden. Ich lasse extra Koscher für sie schlachten, das wissen sie zu schätzen. Über Hamanns Geschäfte wusste sie nicht viel. Nur, dass Herschel und Hamann vor Jahr und Tag bei der Verpachtung der Berliner Münze um des Königs Gunst gerungen, dass nunmehr eine neue Verpachtung angestanden und dass Hamann den Zuschlag erhalten hatte. Sag nur, er hat dich erneut. Nein. Seine Majestät bedarf diesmal meiner Dienste nicht. So. Und dann wollte ihn die königliche Küche wieder haben. Der sagenumwobene Schnepfendreck stand heute Abend auf dem Programm und die halbe, generalprivilegierte Berliner Judenschaft war dazu geladen. Am Donnerstag endlich kam Langustier an den Tatort. Er fand Schnee und Gebüsch um den grausigen Blutfleck plattgetreten, sämtliche Spuren unkenntlich, eine Polizeiabsperrung fehlte. Dieser Bäcker war doch ein veritables Riesenross. Am Zaun der Magistratsmeierei wurden die Tritte der Neugierigen seltener. Hinter dem Zaun waren ebenfalls Fußspuren. Dort war ein Mensch gegangen. Wo kam er her? Die Spur war ungewöhnlich tief. Der Mann musste sehr schwer sein. An einem fahlen Fetzen Stoff. Longestier nahm ihn an sich und stieg über den Zaun. Die Fährte folgte einem schmalen Uferstreifen entlang der Spree, querte einen verschneiten Graben und lief dann den Hügel hinauf zur Hildebrandschen Windmühle. Longestier verglich mit klammen Fingern die Abdrücke mit den Maßen derer nahe am Zaun. Sie waren identisch. Kein Zweifel. Der Mord hatte sich hier ereignet, hier, vor der Tür dieser Mühle. Und überall war Blut. Wie eine Gotteslästerung im reinen Weiß. Alors, der Täter hat den toten Justemo genau dann abgelegt, im Gebüsch, als der König eintraf und alle Aufmerksamkeit ihm galt. Aber warum hat er ihn so weit getragen? Langustier tippte wie zum Spaß gegen die Tür der Mühle. Sie war offen. Drinnen ein paar alte Stühle, auf dem Tisch zwei Gläser und eine leere Flasche. Staub. Am Boden sah er etwas blinken, er hob es auf. Es war ein nagelneuer Golddukaten. Der Hamann! Ja, der war hier am Dienstagabend. Zusammen mit einem grotten, hässlichen Patron mit sächsischem Idiom. Und so einem Kopf. Sie haben viel getrunken. Und viel politisiert. Hildebrand, der Wirt des Gasthauses zur Ribbe, und gab seinem prominenten Gast gern Auskunft. Falls es Ihnen hilft. Den Koch des Königs. Ich selbst habe auch mit Hamann gesprochen. Hatte man nicht alle Tage zu Gast. Wegen meiner Mühle. Ich wollte sie beleihen. Und Sie waren mit ihm drüben in der Mühle? Nein, nein, nein. Es war ja noch viel Betrieb hier. Amor. Ich gab ihm eine Blendlaterne und bat ihn, sich umzusehen. In aller Ruhe. Und der ässliche Sachse? Den kennt ich schon einmal gesehen haben. Mit dem Kopf. Mein treuer Helfer, Raphael Ries. Monsieur, vielleicht einer von den sächsischen Münzarbeitern. Mm. Der König hat hierher verlegt, eine ganze Truppe, sagt man. Ries, du hast sie doch abkassiert und mir gleich die schöne sächsische Goldmünze hergezeigt. Aber ja, der Sachse hat die Scheidemünze Restgeld abgewiesen. Das hat man selten, eine solche Freigebigkeit. War es vielleicht eine so schöne blanke Münze wie diese ihr, Monsieur Ries? Jesus. Solch ein Augustor war's, in der Tat. Et faites attention. Beseht euch einmal den Stempel. 1750. Und dann erklärt mir, wieso sieht sie so neu aus, nach fast 7 Jahren. Doch außer Achselzucken hatten die Herren nichts beizusteuern zum Kasus. Langustier kehrte in die Roststraße zurück. Dann würde er sich eben einmal richtig ausschlafen. Mit dem Ausschlafen wurde es nichts. Es war 4:30 in der Früh, als er vom königlichen Leibpagen Karl geweckt und durch dichtes Schneetreiben zum Schloss geleitet wurde. Seine früh aufgestandene königliche Majestät hatten ihn mit höchster Priorität vorgeladen. Mein lieber Langustier. Sehen Sie mich jetzt eine Mauer an, in die seit Jahren vom Schicksal herbe Breschen geschossen wurden. Doch nun trachten die Kulione von allen Seiten, mich zu vernichten. Aber glauben Sie nicht, dass ich nachlasse? Männer, gewiss nicht, Majestät. Der König hatte wegen der Kälte in der Montur geschlafen. Die Morgentoilette war entfallen. Man muss sich mit einem ehernen Herzen waffnen, um alle Empfindsamkeiten loszuwerden. Der König sah stoisch aus dem Fenster. Langustier betrachtete ihn. Seine blaue Montur war fadenscheinig. die schwarze Samthose überzogen von farbigen Flicken. Die gelben Wasserstiefel, die nicht gewichst werden durften, ohne Stulpe und mitten auf dem Schenkel mit Strippen befestigt. Langustier senkte den Blick und sah auf des Königs Handschuhe. Sie waren dunkel von Abrieb und Schmutz. Die Finger mit Brillanten besetzt. Die Hand schloss sich eisern um seine Krücke. Die Könige, sagt man, seien die Ebenbilder Gottes auf Erden. Ha! Das ist doch schlimmer für Gott, wenn ich ihm gleiche. Ich sehe aus wie ein Schwein. Je parle comme un coucher, ja? Sire. Aber das sei nur von außen. Drinnen muss etwas sein. Und die Taten müssen es offenbaren. Der Tote im Schlesierbusch, vor 2 Tagen, ihr wisst schon? Ui. Die Jüden seien ja übel beleumdet bei den Christen, so bei ihnen in der Kreide stehend. Der alte Bäcker seien nicht glücklich in derlei Affairs, desweil ich mich lieber ihrer Spürnase möchte bedient. Langustier? Habt ihr schon ein wenig geschnobert, wie man mir rapportiert hat? Also, Monsieur, forsche weiter in bewährter Manier. Und sputend er ihm, denn uns ist, wie ihr wisst, das Bleiben hier nicht bis zum Mondwechsel. Nicht. Also dies sei eine gänzlich unpolitische Affäre. Hm? Aber ich stelle ihm trotzdem allerhöchste Diskretion anheim. Bon. A votre service, Sire. Die Ordonnanz kam, Langustier erhielt sein Permisschreiben, das ihm alle Türen öffnen sollte, und eine Mappe. Dann empfahl sich der Regent erfrischt durch die ersten glücklich erledigten Tagesgeschäfte. Der Polizeibericht war erwartungsgemäß dürftig, Pygmäenarbeit. Es gab ein weiteres Blatt. Berlin im Januar 1757. In der kritischen Lage, worin sich unsere Geschäfte befinden, gebührt es sich, dass ich ihm meine Befehle erteile. Erstens, wenn es sich fügen sollte, dass eine meiner Armeen in Sachsen demoliert würde, oder dass die Franzosen mit einem Einfall in die Altmark drohten, oder dass die Russen durch die Neumark drängten, muss man die Garnison, die königliche Familie und den Schatz retten. Was war das? Wie kam das hierher? Das konnte keinesfalls für ihn bestimmt sein. Sollte ich getötet werden, so müssen die öffentlichen Geschäfte ohne die geringste Veränderung ihren Gang fortgehen. Sollte ich zum Gefangenen gemacht werden, so verbiete ich, dass man Rücksicht auf meine Person nehme, keine Provinz als Lösegeld für mich anbiete, mit dem Krieg fortfahre, wie wenn ich nie jemals auf die Welt existiert hätte. Oh. Außerdem habe ich noch dem Opium. Mon Dieu. Langustier gab dem bestürzten Kabinettssekretär von Happenwalde die Mappe zurück und versprach, dass kein Sterblicher ein Wort von ihm erführe. Auf Ehre und Gewissen. Ein Besuch im Haus des unglücklichen Opfers stand an. Lea Esther Hamann sah verweint aus. Ihr Gewand war eingerissen, Symbol für den Riss, den der Tod in der Familie hinterlassen hatte. Es war Mittagszeit. Man nahm auf flachen Hockern Platz. Die Speisen standen auf dem weiß abgedeckten, kostbaren Teppich. Nach dem rituellen Benetzen der Hände gab es ein Gericht, das sich gefüllte Fisch nannte. Das war, so befand Langustier, ein Hecht, aber seltsam malträtiert, aus seiner Haut gezogen, durch den Wolf gedreht und dann wieder hineingefüllt. Madame, in die eigene Haut. Dieser Fisch ist delicieux. Ich würde ihn gern bei Gelegenheit seiner Majestät empfehlen. Euer Koch kann mir doch sicher das Rezept verraten. Monsieur, könnte ich kurz mit Ihnen sprechen? Langustier folgte dem jungen Mann in das väterliche Arbeitszimmer. Hatte er eben einen Fehler gemacht? Monsieur, ich möchte nicht, dass meine arme Mutter mit ihren Fragen belästigt wird. Pardonnez-moi, jeune homme, wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Über die Geschäfte meines Vaters mit dem König ist uns sehr wenig bekannt. Sie waren sekreter Natur. Mein Vater war auf sein Geheiß im November in Sachsen, zusammen mit Herschel, Frenkel, Isaac, Itzig und Friedländer. Alle generalprivilegierten buhlen ja um die Gunst des Königs. Dass in der Familie über derlei geschwiegen werden muss, ist mir neu. Eieiei, eine wohlgesetzte Rede, Monsieur. Es ist ein wenig zeitig für Sie, die Geschäfte zu übernehmen, nicht? Monsieur, ich hatte schon längere Zeit Teil an den Affären meines Vaters. Très bien. Und ich habe in dem Vater meiner künftigen Braut einen Berater, der nie etwas gegen meinen Vorteil ins Werk setzen wird. Sie sprechen von dem Hofjuwelier Levin Elias Herschel, nehme ich an? Ja. Er und mein Vater haben als Konkurrenten Distanz gewahrt. Aber sie waren sich nicht spinnefeind. Distanz aus geschäftlichen Erwägungen? Ja, sicher. Oder wegen ihrer Liebe zu seiner Tochter Frommet? Nun ja. Mein Vater glaubte, mit Herschel ginge es geschäftlich bergab, trotz der Tabatieren für den König. Und wer könnte sich dann den Bitten des Vaters seiner Schwiegertochter verschließen, wenn der in Bedrängnis gerät? Distanz. Ja, so dachte mein Vater. Unmenschlich, nicht? Jeremias Amann, was haben Sie an dem Abend gemacht, als der König ankam? Ich muss Sie das fragen, oder hat die Polizei es schon getan? Nein. Und ich musste Sie daher nicht für infam und unverschämt halten. Denken Sie darüber nach, Genome, und erzählen Sie es mir, wenn es kein Verbrechen ist. Ich war seit dem Morgen in Herschels Haus und in der Synagoge. Es war Hochzeit. Frau mit Schwester. Ja. Sagen Sie, wer steht bei Ihrem Herrn Vater momentan am tiefsten in der, wie sagt man, Kreide? Monsieur Abramson? Non, Chabis, Monsieur. Monsieur Abramson, vous avez eu de la chance, n'est-ce pas? Ihr habt jetzt dank einer Trauerwoche, wo die Geschäfte ruhen müssen, 7 Tage Zeit gewonnen, um den Bankerott abzuwenden. Und so werden Sie jetzt nicht ausgewiesen, nicht wahr? Na, ihr seid aber gut im Bilde, Monsieur. Na, was wollt ihr jetzt? Voilà, permis. Ich weiß genau, ich habe gehabt eine Unterredung mit dem Hammer letzten Dienstag. Sind das alles Judenerlasse? Ja. Edikt, dass künftig die Schutzjuden, welche einen Bankerott machen und nicht imstande sein, ihre Kreditoren zu befriedigen, vor sich und die ihrigen des Schutzes verlustig gehen. Alors, c'est bien ça? Na, ich habe gesagt, ich hatte mit Hammann noch am Dienstag eine Unterredung. Bei der hat er mir weitere 2 Monate Frist gewährt. Also, ja bitte. Und im äußersten Falle wäre mir auch mein bester Auftraggeber, der Levin Herschel, beigesprungen. Ah, ja. Die Tabatieren von meiner Hand haben ihm immerhin geholfen zum neuen Münz-Entrepreneurskontrakt beim König. Ohne Amanns Tod wäre es aber dazu nicht gekommen. Ne? Warum habt ihr nicht gleich bei Herschel geliehen? Weil der selbst am Rande des Bankerotts steht? Das ist üble Nachrede. Nee, es war die Hochzeit von meiner Tochter. Ihr könnt euch vielleicht nicht vorstellen, wie viel Aufwand unsere Insta treiben muss. Ich war ja fast pleite. Ich hab nicht gewollt, dass der Herschel das bemerkt, denn das ist nicht gut, wenn der andere weiß, wie nötig man ein Geschäft hat. Wart ihr eigentlich mit den Handwerkern à la parade, als der König eingeholt wurde? Nun wisst ihr wirklich nicht, dass Juden kein Zunfthandwerk ausüben dürfen? Nein, ich bin gewesen in die Synagoge. Aui. Und dafür gibt es Zeugen. Die königliche Münze war ein burgartig trutziger, verwinkelter Bau an der Schleusenbrücke. Langustier präsentierte sein königliches Permis, tappte dann lange im Labyrinth der Gänge herum und stand plötzlich in einem hallenartigen Raum. Mit dieser Spindelpresse, Monsieur, können wir 30 Münzen in der Minute prägen. Und alle Münzen sind auch wirklich gleich viel wert. Ei, gewiss. Der Münzfuß, Monsieur, das Rezept für die Münzlegierung, er ist natürlich genau festgelegt und wird bei Strafe laufend kontrolliert. Beim Friedrichsdor zum Exempel ist das Feingewicht Gold auf 6,05 Gramm limitiert. Und solange ich mein Amt bekleide, wird hiervon kein Jota abgewichen. Es sei denn, der König kommt und würde hier Änderungen vornehmen, nicht wahr? Selbstredend. Im 30-jährigen Krieg hatten die Münzen nur noch ein Drittteil ihres vormaligen Edelmetallgehalts. Der Schlagschatz war gewaltig und viele Fürsten haben sich unmäßig dabei bereichert. Doch man hört damit die Währung aus und das ist gefährlich. Oh, was Sie nicht sagen. Und wie kann man aus Schlägen einen Schatz gewinnen? Nun, früher wurden die Rohlinge zu Münzen geschlagen durch Hammerschlag auf den Oberstempel. Der Schlagschatz oder Seigniorage ist nichts anderes als die Differenz zwischen dem Nennwert einer Münze, wenn sie im Umlauf ist, und ihrem realen Material- oder Sachwert, abzüglich der Münzkosten. Ja, bien sûr. Und er fiel natürlich den Fürsten zu. Langustier hatte bisher sein Geld einfach ausgegeben, ohne an seine Herstellung zu denken. Nun erschlossen sich ihm völlig neue Perspektiven. Er ging zum Münzdirektor Knöffel und legte ihm wortlos die schöne neue sächsische Münze auf den Tisch, den August d'Or. Knöffel erbleichte und sah sich hilfesuchend nach von Rezzo um. Ein Probestück. Der war der oberste Bevollmächtigte des Königs für alle Münzstätten in Preußen. Und Generalkriegskommissar. Ein Probestück, aha. Und ihr habt es gefunden? Ja, Monsieur, diese Münze lag am möglichen Todesort des Armen. So. Er könnte sie dort verloren haben. Oder sein Mörder. Sie ist nun aber selbst ein rechtes Rätsel. Sie sieht golden aus und sie sieht sehr neu aus. Warum? Bitte sagen Sie es mir. Desto eher und beruhigter werden seine Majestät wieder schlafen Gehen können. Nun, die Prägung fand in Dresden statt, und zwar schon vor 6 Jahren. Und zwar schon vor 6 Jahren. Ein armer Schlucker wird sie sich zusammengespart haben und musste dann doch die Schulden damit bezahlen. Tja, so kam sie zum Juden. Monsieur, ein Bediensteter, ihr aus diesem Haus, hat Arman am Mordabend getroffen und diese Münze hat vielleicht damit zu tun. Ihr ist irgendein Schwindel im Gange. Ich muss Sie bitten, mir das übste blanke Ding wieder rauszuendigen. Es ist dies ein Beweisstück. Langustier ging und verlief sich erneut. Schon wieder eine Münzhalle. Doch als er hinein wollte, wurde er brüsk abgewiesen königlicher Ordre. Im Umwenden sah Langustier einen schmächtigen Mann mit Geiernase und auffallend großem Kopf. Er verschwand in der Tür zum Münzsaal. Im eisigen Wind war Langustier über die Jungfernbrücke und den Mühlendamm auf das Haus des Hofjuweliers Herschel zugetrieben. Er hatte den Schabbatgruß entboten und entledigte sich nun seiner Überkleider. Ja, Mademoiselle, Sie müssen Frau mit Herschel sein. Muss ich? Wer sagt Ihnen das? Die Augen Ihres künftigen Gemahls. Sie begannen zu leuchten, als Ihr Name fiel. Wie? Er spricht mit Ihnen über mich? Excusez-moi, ich bin königlicher Sonderkommissär. Ihr das Papier, aber eigentlich des Königs zweiter Hofküchenmeister Honoré Langustier. Ach ja? Ja, Mademoiselle, wie standet Ihr zu Monsieur Joseph Israel Amann? Wenn Ihr bei seinem Sohn wart, werdet Ihr es wissen. Saht Ihr Jeremias am Dienstag? Ja, Monsieur. Und wo war das, Mademoiselle? Bei der Hochzeit meiner Schwester. Dies glaubte ich wohl. Allein, wo war es genau? In der Synagoge? Ja, Monsieur, und in diesem Haus. Nicht auch noch an einem anderen Ort? Nein, nein. Wieso? Durchaus nicht. Herschel kam und machte müde eine einladende Geste. Danke, Mademoiselle. Während Langustier der schier endlosen Marmorentreppe nach oben folgte, kamen ihm Befürchtungen, es könnte mit diesem Hausberg abgehen wie Hohn vor. Sie möchten wissen, wann ich Monsieur Hamann zuletzt gesehen habe. Das war am Dienstagabend, als ich die Hochzeitsgesellschaft in der Synagoge verließ und hier im Haus letzte Hand angelegt habe. Hamann wollte, glaube ich, noch zum Schlesischen Tor mit seinem Sohn. Mit seinem Sohn? Hat er das gesagt? Ja, das hat er gesagt. C'est étrange. War der junge Hamann denn nicht den ganzen Abend in der Synagoge und dann hier im Hochzeitshaus? Wer immer das erzählt, verdient es, ein Lügner genannt zu werden. Monsieur, Sie setzen mich in Verlegenheit, weil es niemand anderes war als Jeremias selbst. Warum sagt er so etwas? Eine Notlüge, eine Verwirrung vielleicht angesichts der prekären Ausfahrt mit dem Vater. Er sagte, sie hätten gestritten und wären im Unfrieden auseinandergegangen. Aber sagte er das? Wann? Als er zurückkam. Nach 11. Am Samstagmorgen wurde Jeremias verhaftet. Langustier, der den Schabbat im Bett hatte verbringen wollen, ein ewiger Traum, wurde von seinen schneenassen Enkeln geweckt. Sie kündigten schreiend eine Mamsell Herschel an. Frommet, völlig aufgelöst, überbrachte die Kunde und wurde durch eine Ohnmacht aller weiteren Mitteilungen enthoben. Langustier vertauschte nolens volens den Schlafrock mit der dienstlichen Montierung und begab sich in die Hausvogtei. Das Hofgericht oder die Hausvogtei war ein privilegiertes Gefängnis für straffällige Personen des Hofes oder auswärtiger hoher Stände und Juden. Immerhin eine humane Geste gegen ein bloß geduldetes Volk, dachte Langustier. Dass die Juden direkt dem Schutz des Königs unterstanden, dafür bezahlten sie schließlich Unsummen Geldes, wurde ihm erst später bewusst. Monsieur Amann, Monsieur Amann, vermute ich richtig, wenn ich annehme, Sie wollte den Trubel des Festes ausnützen, um etwas zu tun, was die Orthodoxie nicht einmal Braut und Bräutigam verstatten mag, und Ihre Väter sollten um Himmels Willen nichts davon erfahren? Der junge Mann vor ihm schlotterte vor Kälte und Scham. Monsieur Amann? Er war wie alle Gefangenen gefesselt. Monsieur Amann, Ihre Skrupel in Ehren, aber es sind schon Leute für weniger als nichts geengt worden. Monsieur, unter strenggläubigen Juden ist die Fleischeslust ein Sakrileg, auch wenn sie mit der reinsten Liebe einhergeht. Sie wollten mit diesem gefährlichen Mittel die Väter an den Vertragstisch forcieren, nehme ich an. Bei uns gilt eine Ehe als besiegelt, sobald Frau und Mann einander erkannt haben. Mhm. Wir sind uns ja so sicher, dass es uns egal war, was unsere Väter oder der Oberlandrabbiner dazu gesagt hätten. D'accord. Aber so ist also Ihr Vater allein zum Schlesischen Tor gefahren, Nespa? Ja. Wirklich? Ja. Was wollte er dort? Ich habe keine Ahnung. Den König sehen? Ich wollte noch einen letzten Versuch unternehmen, mit ihm über Frommet und mich zu reden. Und nun? Und nun müssen Sie mir nur noch verraten, wo Sie mit Frommet zusammen waren. Und unter dem Versprechen tiefster Verschwiegenheit gestand Jeremias Hamann die Mithilfe seines Hofmeisters Fleck, der ein Zimmer zur Verfügung gestellt hatte, und Brennholz für die frierenden Liebenden. Langustier sann über den Fortgang seiner Untersuchung nach. Wie hatte sein König einmal gesagt? Klarheit ist die erste Regel. Also musste er zuerst zu Rosenblüt, dem Meister der spagirischen Kunst. Einst war er des Königs Goldmacher gewesen. Und dann stand noch eine kleine Umfrage unter den Berliner Mietkutschern an, denen der Schnee und ausbleibende Fahrgäste arg zu schaffen machten. Danach? Nun, man würde ja sehen. Der Münzarbeiter Viktor Amelang war ein unholdes Wesen. Auf schmächtigem Körper thronte ein übergroßer Kopf mit Geiernase. Die grünen Augen blickten misstrauisch. Er trug Allongeperücke, ein spitzenbesetztes Hemd unter Rock und Seidenweste und teures Schuhwerk an den breiten Füßen. Monsieur, Sie waren am Mordtag mit dem vormaligen Münzentrepreneur Amann zusammen in der Rippe. Sie waren verabredet? So war es. Monsieur Hamann gedachte, sich etwas ausführlicher mit mir auszutauschen. Auch in politischen Dingen. Très bien, und deshalb bezahlten Sie die Zeche und nicht er. Ist es in Berlin verboten, so ein redlich verdientes Geld unter die Leute zu bringen? Wenn es redlich verdient ist, nicht. Wollen Sie mich einen Dieb nennen? Das kommt darauf an, wie Sie mir den Umstand erklären, dass Ihre goldene Landsmann, Ihr, dieser Auguste Dor, zwar ein goldglänzendes Äußeres, aber einen recht kupfernen Kern aufweist. Zweifeln Sie etwa? Monsieur Knöffel, ich zweifle nicht. Ich stelle es klar in Abrede. Ja, ungeheuerlich. Amelang, Sie haben Amann am Dienstag in der Mühle die neuesten Produkte Ihrer heimlichen Sonderprägestelle vorgeführt. Blankeste Golddukaten. Einer hat die Flucht ergriffen, weil er die Welt vor einem Riesenschwindel warnen wollte. Hören Sie, ich habe Ofschimikus Rosenblüt dieses Geld probieren lassen und er fand ein geradezu lächerlich geringes Feingewicht. Wie viel? Ein Drittteil. Ein Drittteil? Es war Hamanns Idee. Schamlos. Infam. Er wollte Vergeltung. Nun, das waren ja sehr kleine Mengen gemessen an den Transaktionen. Aber lang. Momentan hier von Stand gehen. Denk an euer Leid. Ich hab doch nur meine Arbeit gemacht. Ich bin doch kein Mörder. Warum sollte ich denn meinen Gönner umbringen? Calmez-vous, Monsieur. Amelang, Amann wollte Vergeltung, sagten Sie. Wofür? Er war als wandernder Betteljude von den Sachsen schneide davon gejagt worden. Das wollte er in Heim zahlen, mit schöner, hohler Währung. Bon, alors, Sie gingen zusammen zur Mühle. Wann war es? Wir waren so 7:45 dort. Es war kalt, aber Monsieur Hamann zog eine Flasche Winzeck aus der Tasche. Und dann nahm er sein Messer und schnitt uns Brot in kleine Stücke. Und dann beguckten wir uns die Münzen. Der war sehr zufrieden. Wie lange? Naja, das konnte so eine Stunde gedauert haben. Und dann gingen wir wieder. Comment? Sie verließen die Mühle? Na sicher doch. Nach einer Weile, da fiel ihm sein Messer ein. Er hat es auf dem Mühlentisch liegen lassen. Ja, und dann ist er zurück. Hatte er den Beutel mit den Prägeproben? Gewiss doch. Der Mörder muss zu diesem Zeitpunkt schon an der Mühle gewesen sein. Das war, wann war es? Kurz vor 9:30? Ja, die Rippe hatte gerade geschlossen. Warum hatte die Rippe so zeitig geschlossen? Das ist mir nicht bekannt, leider. Bon, ça suffit. Alors. Wache! Wache! Bringt dieser Subjekt in die Hausvogtei. Ja, aber ich muss das da bitten, und bitte nicht so grob. Zwei Dinge wüsste ich zum Schluss noch gerne. Warum verwehrt man mir den Zutritt zum oberen Prägeraum? Und was hat Amelang eben mit besonderen Transaktionen gemeint? Doch offensichtlich nicht die sächsischen Pistolen, die Sie prägen. Augustor? Wären Sie minderwertig, könnte die Reichsexekutionskammer den Verlust des Münzrechts anordnen. Bitte belehren Sie mich eines Besseren, meine Herren. Die Herren von Retzow und Knöffel staunten, aber sie dachten nicht daran, ihn zu belehren. Bis eine Eilordre des Königs sie von ihrem Schweigegelübde entband. Bitte, nimm Platz, Monsieur. Dass unser König momentan in einer schweren Lage ist, brauche ich euch nicht zu sagen. Überall wird gespart. Außer vielleicht in der Küche. Die ersten beiden Kriege um Schlesien wurden fast ausschließlich mit den Ersparnissen von des Königs Vater bestritten. Mhm. Trotz gelegentlicher Engpässe war der Staatsschatz jedoch niemals zu erschöpfen. Als der Krieg gegen Sachsen beschlossen war, im Frühsommer vorigen Jahres, da waren rund 18 Millionen Taler in der Kasse. Ja. Dann begann die Mobilmachung der Armee. Hofstaatsrentmeister Buchholz war damit betraut. Und dieser Betrag war binnen weniger Monate aufgebraucht. Aber mit anderen Worten, Preußen wäre bankrott. In diesem Moment kam Hamann mit der Idee, über das Münzregal Geld zu schöpfen. Frei Preußen? Und das war wie ein Fingerzeig des Himmels. Pleite. Ja, Monsieur, Pleite. Wenn es nicht gelingt, rasch ein paar Millionen Taler Schlagschatz über die Prägung leicht wertgeminderter sächsischer Münzen zu schöpfen. Na, sonst können wir alle nur noch unser Bündel schnüren, bevor die Russen kommen. Oder die Österreicher. Mehr bis zu welchem Grad geschieht derlei zurzeit, ich meine, die Reduktion? Wir bewegen uns im Bereich der Bagatelle. Ein Drittel unter Wert. Oh, bon Dieu. Man muss die ganz seichten Münzen aufstöbern. Und dann hat man den Mörder. Oh, la, la. Am Sonntag war Parade. Langustier traf den ehemaligen Premierleutnant von Puttkammer, der die Leiche gefunden hatte. Er erzählte ihm, dass er am Dienstagabend endlich das Schmuckstück für seine Frau günstig hatte in Auftrag geben können, bei dem Gemmenschneider Abramson, der ihm just über den Weg gelaufen sei, am Schlesischen Tor. Er suchte jemanden, aber er wollte mir nicht sagen, wen. Der König war eingetroffen. Gegen den Hintergrund des Schnees nahm er sich recht geisterhaft aus auf seinem Schimmel und doch auch zugleich wie ein verlässliches Bild preußischer Ordnung. Er musste mit von Becker reden, dem Polizeichef von Berlin, jetzt und Excellence. Unbedingt. Exzellenz, ich habe mir erlaubt, eine Skizze anzufertigen. Der Tatort und die in Frage kommenden Personen, voilà. Wenn Sie geruhen, einen kurzen Blick darauf zu werfen. Wie kommt ihr dazu, Herr Küchenmeister, noch immer hier herumzuspielen? Ja? En fait, solange der Täter nicht gefasst ist, Exzellenz, alors. Wir konstatieren eine Motivation, wie in Betreff des inhaftierten jungen Amann. Daneben sehen Sie, stehen Ort, Zeit und Person. Mhm. Der Magister Fleck, Hamann Junior, Frommet Herschel und ihr Vater waren zum Zeitpunkt der Ermordung Hamanns nicht vor dem Schlesischen Tor gesehen worden. Ergo schieden sie aus. Und was sollen diese Ries, Abramson, Hildebrand etc. nun verbrochen haben? Nun, diese Herren waren in der Lage, den Mord zu begehen, denn sie waren zur rechten Zeit am Tatort, an der Hildebrandschen Mühle. Kommt zum Punkt, Monsieur. könnt ihr mit euren Tabellen den Mörder ausknobeln. Boah, noch eine kleine Untersuchung und eine kleine Unterredung, dann zwei Festnahmen und ein Verhör. Ich denke, heute Abend kann ich Ihnen den Bösewicht liefern. Um 4 Uhr war Langustier in der Ribbe. Der Magister Fleck war der einzige Gast. Ihr Schutzbefohlener, Jeremias Amann. Die Schlinge liegt immer noch um seinen Hals. Sie haben Frommet und ihm Unterschlupf gewährt, Nispa. Ja. Wann gingen die beiden wieder? Sie kamen um 7. Wann sie gingen, weiß ich nicht genau. Als wir das Haus verließen, Ries und ich waren sie noch da. Gegen 11:30. Langustier trat zum Schanktisch. Dabei bemerkte er ein primitives Garderobenbrett im Durchgang zur Küche. Verwünscht. Warum hatte er das nicht eher gesehen? Eine Jacke hing da mit auffallendem Einriss. Das Beweisstück Nummer 2 der Tuchfetzen passte haargenau hinein. Und auch die Schuhe in der Ecke waren bemerkenswert. Diese kleinen dunklen Tröpfchen. Das war wohl schwerlich Bratensoße. Monsieur? Ja? Sie haben am Dienstag Ihr Etablissement rechtzeitig geschlossen? So kurz nach 10:30? Das kann stimmen, ja. Und wann ist Ihr treuer Elfer Ries gegangen? Der war schon weg. Der muss um 9 gegangen sein. Um 9? Ja, da wollte noch jemanden treffen, ein weibliches Wesen sicher. Und da seine Arbeit getan war. Und wem gehören eigentlich die zerschlissene Jacke und die Schuhe dort? Ach, das alte gelobt auch keinem. Die Jacke nehme ich hin und wieder für den Bierkeller. Die Schuhe gehören mir. Warum, fragt ihr? Das Haus in der Gipsgasse zu finden, in dem der geduldete jüdische Tagelöhner Raphael Ries wohnte, war nicht schwer. Es gab schließlich Listen, auf denen alle Juden mit Angabe ihres Status aufgeführt waren. Bonsoir, je cherche Monsieur Ries. Ries ist nicht da, mein Herr. Na, dann werde ich eher auf ihn warten. Mein Herr, das kann noch sehr lange dauern, bis er kommt. Bon, dann führt mich kurz in seine Stube, damit ich ihm eine Nachricht hinterlassen kann. Hallo? Mais c'est possible ou pas? Monsieur? Die Kammer enthielt 2 schiefe Bücherregale, eine kleine lederne Truhe für Wäsche, einen alten Koffer. Es war eiseskalt. Langustier durchsuchte den Raum, aber es kam ihm keine Erleuchtung. Er setzte sich ans Fußende des wackeligen Bettes. Stroh mit einem Leinentuch überspannt. Was wollte er hier? Was will ich hier? Plötzlich spürte er einen unerwarteten Widerstand. Er tastete in dem Stroh herum. Seine Finger ergriffen etwas Hartes zwischen den Halmen. Lächelnd nahm er einen Zettel und schrieb: Dubium initium sapientiae. Ohne Zweifel keine Weisheit. Der Polizeichef von Becker, begleitet von einem halben Dutzend Soldaten, konnte noch an diesem Abend, wie versprochen, 2 Delinquenten der irdischen Gerechtigkeit zuführen. Die Wachen der Hausvogtei salutierten. Dann ging man in den Keller, wo die eiserne Jungfrau stand. Monsieur Abramson, Sie waren am Dienstagabend nicht in der Synagoge. Sie haben Amann gesucht. Warum? Meine Zahlungsfrist lief ab am nächsten Tag. Er wollte allen Schmuck und alle Steine nehmen und mich als Bankrottär anzeigen. Ich hatte eine Eingabe an den König geschrieben. Er hatte doch einige wunderschöne Tabatieren von meiner Hand. Fahren Sie fort, bitte. Vor der Synagoge habe ich ihm abgepasst, den Amann. Aber er hat mich nicht angehört. Er stieg in eine Mietkutsche und hat mich gelassen stehen. Ich lief zum Standplatz der Fiaker. Und gegen ein unverschämtes Geld, da habe ich erfahren, wo er ausgestiegen war. An der Meierei. Im Schlesischen Tor habe ich getroffen dann beim Puttkammer. Man hat geredet. Und an der Meierei kamen mir ein paar beschwipste Gäste entgegen und haben mich beschimpft. Dann habe ich gesehen, Hamann. Weiter. Ich hab ihn gesehen, dem Hamann. Im Mondlicht. Mit einem merkwürdigen Menschen. Und plötzlich bleibt er stehen, macht er kehrt und läuft zurück zur Miele. Ich hinterher durch den Schnee. Und da wird es in den Fenstern auf einmal hell. Und als ich endlich dort bin und die Tür öffne, da sinkt mir der Tod entgegen. Und vor mir steht Raphael Ries, wie ein Geist. Ich hab gestammelt irgendwas. Ich verrat dich schon nicht. Dann bin ich geläuft, nur noch geläuft. Mehr weiß ich nicht. Wache. Aber es ist doch die Wahrheit, ich schwöre es. Hören Sie, Abramson, schicken Sie ein Gnadengesuch an den König und vielleicht eine Tabatière. Schildern Sie die Gewissensnot, nichts mehr für ihn fertigen zu können. Zavali. Zavali. Exzellenz, gestatten Sie mir noch eine kurze Anmerkung. Ich bin eine Weile im Dunkeln getappt, weil ich den Täter im familiären oder geschäftlichen Kreis vermutete. Aber ich erkannte, dass keiner dieser Verdächtigen am Mordort jemals aufgetaucht war. Und ich begann, dort zu suchen. Weil der Zeitplan des Verbrechens war ja höchst gedrängt. Bringen Sie jetzt den Raphael Ries herein. D'accord. Monsieur Ries, diese ehrenlose Jacke und die Arbeitsschuhe seines Patrons auszuleihen, ist kein Grand Delikt. Außer man schreitet damit zu schwersten Verbrechen. Es hätte nicht viel gefehlt und der Hildebrand säße ihr, doch man sah ihn zur Tatzeit auf der Straße. Zu seinem Glück. Ja. Gestehe er jetzt, Ries? Ja. Es ist gewesen in der Rippe. Als ich wollte kassieren die Zeche bei Hamann, habe ich gesehen das Säckchen mit dem vielen Geld. Mein Verstand blieb stehen. Hab mich überkommen. Eine Begierde. Ich wollte das besitzen, das Gold. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich habe gesehen, wie sie aufbrachen. Ich habe gesehen, sie wollten zur Miele hinüber. Hamann und dieser Sachse. Pardon, das war gegen 8 Uhr. Monsieur, ich habe keine Uhr. Tant pis, continue. Es ist gekommen, Qualm aus dem Schornstein und ich habe gesehen, ein Licht. Sie hatten es sich gemacht, gemütlich bei der Kälte. Ich war verzweifelt, weil ich noch immer nicht wusste, was ich sollte tun. Ich wollte wenigstens hinüber und hören, was sie reden. Bon, Sie haben sich um 9 bei Hildebrand abgemeldet, sich die alte Jacke genommen und die Schuhe und Sie sind zur Mühle. Und dann? Und dann habe ich gesehen, sie waren fertig. Ich habe gesehen, wie der Großköpfige übergab Hamann den Beitel. Und dann sie sind gegangen und Hamann hat vergessen, sein Messer auf dem Tisch. Ja, und wieso haben Sie den Hofjuden Hamann nun erdolcht? Reden Sie, Schuck, ich will nicht in diesem Keller erfrieren. Oder soll ich die eiserne Jungfrau bemühen? Rebäunische Leulung, nein, Rebäunische Leulung. Ich habe genommen das Messer. Es ist sehr hübsch und ich habe gedacht, soll ich wenigstens haben etwas... Hey, komm, Sir, hatten Sie also den Dolch in der Hand, als Hamann zurückkam? Ja. Ich habe bekommen einen größten Schreck und habe mich versteckt. Und er hat gesucht sein Messer. Und da habe ich mit verstellter Stimme laut verlangt das Geld von ihm. Aber ich sage Ihnen, ich habe mir's wollen tun und an euch die nicht täten. Aber er hat mich erkannt und hat gesagt, Ries, du hast die längste Zeit in Berlin schmarotzt. Ich werde dich anzeigen beim Oberlandrabbiner wegen deiner deutschen Bücher und du wirst ausgewiesen. Und da ist was gerissen in meinem Kopf. Ich habe zugestochen. Ich weiß nicht wie. Es ist geschehen, ich hab geguckt und gesehen. Oui. Und dann taucht der Abramson auf, hein? C'est ça? Ja, ich bekam Panik und ich hab ihn gedroht und er lief weg. Und plötzlich kam über mich eine Klarheit. Ich muss das fortschaffen von meinem Arbeitsplatz. Ein Ort mit vielen Menschen und vielen Verdächtigen. Und so habe ich ihn gebracht zum Schlesischen Tor. Und ich habe gedacht, der Schneffel wird verwischen die Spuren. Oder das gaffende Volk. Bon, das wäre Ihnen ja auch fast geglückt, nicht wahr? Ich sage Ihnen, ich will nicht seiner Schmarotze. Ich will das mich ansehen, die Frauen. Und das mich schätzen, die Freunde. Aber ich habe ihn nicht gewollt täten. Das Gold, ja? Es ist nicht zu glauben, was es aus den Menschen macht. Ja. Die Hamann-Amelanksche Konsoziation seint mir eine verruchte, schwerende Konspiration gewesen. Unter die Münzern dürfend keine schwachen Charaktere dreingelassen werden, schrieb der König andern Tags an seinen General-Münzintendanten Wolf Friedrich von Retzow. Den Erfolg seines Sonderkommissars Langustier honorierte er mit Aufmerksamkeit und der Frage: Mein lieber Langustier, kann er denn Pharao spielen? Langustier dechiffrierte den Gegenstand unschwer als Pharao. Ein Glücksspiel. Und da er wusste, wie verächtlich der Monarch von Hasardeuren dachte, fand er sich in einiger Verlegenheit. Aber wohl ihrer in meiner Jugend, Majestät, ich habe... Was, du weißt ja doch, was verborgen ist. Den habe ich gespielt, als ich euch den Hamann übertrug. Und wie es aussieht, hat mir der Einsatz nicht ruiniert. Mes félicitations, Monsieur. Oh. Mit großartiger Geste reichte er Langustier einen Beutel von beträchtlichem Gewicht. Oh. Und entließ ihn, nicht gering belustigt über das O, das dessen Mund im Angesicht dieser Belohnung noch im Rückwärtsgehen formte. Der Beutel war voll falscher Augustor. Tom Wolf, Schwefelgelb, Mörderische Kälte. Mit Martin Engler, Katrin Angerer, Boris Alinovic, Thilo Brückner, Sven Lehmann, Jaron Löwenberg, Kai Schewe, Udo Groschwald, Gunter Schoß, Valerie Ceplanova, Ole Lagerpusch, Klaus Manchen, Klaus Herm, Gerd Grasse, Udo Schenk, Rainer Schöne, Stefan Lisewski, Ernst-Georg Schwill, Stefan Baumecker, Andreas Dölling, Michael Brack und Jürgen Holz. Musik Peter Keitzer mit Anton Burger, Georg Graf, Patrice Erall und Georg Mittermeier. Ton Peter Keins. Regieassistenz Sabine Bohnen. Hörfassung und Regie Barbara Plensat. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006.